das zu fassen. Ich, die Frau von diesem rüpelhaften Blödsinnigen. Madame Gaston, ist sowas möglich? Madame Gaston, sein kleines Weib. Ach. Nein, Herr, nicht mich, das garantiere ich. Es geht doch nicht, dass ich hier länger bleib. Ich möchte die ganze Welt für mich erfahren. Ich möchte viel mehr, als ich jetzt fühle. Vielleicht wird's mir so ergehen, dass mich niemand wird verstehen. Ich will so viel mehr als schon geschehen.